Ein Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz veröffentlichte am 2. Dezember eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Gleich nach dem Abschluss des Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen zwischen Südkorea und Japan am 23. November bezeichnete der Befehlshaber der US-Truppen in Südkorea es als einen Vertrag, der die Verkehrung gegen die Drohung Nordkoreas verstärken könne und als eine Maßnahme zur Förderung der Zusammenarbeit mit den südkoreanisch-amerikanischen alliierten Streitkräften und lobhudelte offen das südkoreanische Regime. Das Weiße Haus gab eine Erklärung zur Begrüßung des Abschlusses des Abkommens ab, während das Pentagon unverhüllt unterstrich, dass dieses Abkommen ein sehr wichtiger und positiver Schritt sei und die USA bis jetzt es aktiv unterstützt hätten. Zuvor gestand der ehemalige stellvertretende zweite Staatssekretär für ostasiatisch-pazifische Fragen vom Außenministerium der USA, dass die amerikanische Regierung seit langem für den Abschluss des Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen zwischen Südkorea und Japan eingetreten und sogar an den Besprechungen über das Abkommen unmittelbar teilgenommen habe. All das besagt, dass das südkoreanische Regime trotz seiner extremen politischen Krise und des starken Protestes aller Kreise Südkoreas den Abschluss des Abkommens mit den japanischen Aktionären versichern konnte, weil es Druck und geheime Lenkung seitens der USA gegeben hatte und dass das Abkommen ein Mittel zur Ausführung der Asienherrschaftsstrategie der USA ist. Die USA haben dem südkoreanischen Regime die Stationierung ihres Raketenabwehrsystems THAAD und den Abschluss des Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen mit Japan aufgezwungen. Damit ist die Ausführung ihrer Herrschaftsstrategie zur Gewinnung der Oberhand in der Stärke in Nordostasien und zur Niederhaltung der Großmächte in dieser Region in eine wichtige Phase eingetreten und wird die Sicherheit der Koreanstadtinsel und der Region schwer gefährdet. Um die militärische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan weiter zu vertiefen, hetzen die USA die beiden Handlanger dazu auf, das Abkommen für militärischen Beistand zu unterzeichnen, das der südkoreanischen Armee und den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften es ermöglicht, in einem Kriegsfall auf der koreanischen Insel gegeneinander mit den Rüstungsmaterialien zu unterstützen. Dafür wird auch Druck ausgeübt. Die Realität zeigt unmissverständlich, dass die USA Zerstörer des Friedens und der Stabilität und Urheber der militärischen Spannung und Kriegsgefahr auf der Koreanischen Halbinsel und in Nordostasien sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen die anachronistische, feindselige Nordkorea-Politik zurücknehmen, sich von der unvernünftigen Illusion von der Herrschaft über Asien befreien und mit der Gründung eines folgenschweren und gefährlichen Dreieck-Militärbundes aufhören. Die südkoreanische Bevölkerung aller Kreise und Schichten soll den USA die Machenschaften zur Verwandlung Südkoreas in einen Atomkriegsfeld der Großmächte auf keinen Fall verzeihen, die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye, die für die Erhaltung ihres dreckigen Lebens den amerikanischen und japanischen Heeren gehorsam ist und ihnen die Würde und Interessen der Nation rücksichtslos verkauft, so schnell wie möglich des Amtes entheben und entschieden für die Annullierung des landesverräterischen Abkommens kämpfen.